Es liegen drei glänzende Kugeln, ich weiß nicht woraus gemacht. In einer niedrigen Kneipe, 9 Meilen hinter der Nacht. Sie liegen auf grünem Tuch und an der Wand hängt der Spruch: Wer die Kugeln rollen lässt, da radar die Redung, den überkomme die schwarze Pest, tralala die Redung. Der Wirt, der hat nur ein Auge und das trägt er hinter dem Ohr. Aus seinem gespaltenen Kopfe ragt eine Antenne hervor. Er trinkt aus einer Seele und ruft aus roter Kehle: Wer die Kugeln rollen lässt, da radaderedum, den überkomme die schwarze Pest, tralaladeredum. Die einen sagen, die Kugeln sind die Sonne, die Erde, der Mond. Die anderen glauben, sie seien das Feuer, die Angst und der Tod. Und wenn sie beisammen sind, dann summen sie in den Wind: Wer die Kugeln rollen lässt, da radaderedum, den überkomme die schwarze Pest, tralaladeredum. Und dann kam einer geritten, es war in dem Jahr vor der Zeit, auf einer gesattelten Wolke von hinter der Ewigkeit. Er nahm von der Wand einen Kö, der Wirt rief krächzend: Hey, wer die Kugeln rollen lässt, da radadiridum, den überkomme die schwarze Pest, tralaladiridum. Doch jener, der lachte zwei Donner und wachste den knöchernen Stab, visierte und stieß und die Kugeln prallten aneinander, der Wirt ruft ein Grab. Fäulnis flatterte auf, so nahm alles seinen Lauf. Wer die Kugeln rollen lässt, da radadiridum, den überkommt die schwarze Pest, tralaladiridum.